Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Herzlich willkommen beim Brennercast, Spieltag 18. Herzlich willkommen zurück, Rüdiger Rudolf. Dankeschön, lieber Bernie. Fantastisch, wieder hier zu sein. Ja, wunderschön. Wir sind wieder in der Küche. Es ist abends, Sonntagabends. Wir trinken heute keinen Kaffee, sondern Whisky. Ach, Prost, mein Lieber. Cheers. Danke. Genau gesagt, Bourbon. Ah. Bourbon. Ah. Rasser Bourbon, ne? Er ist rass. Oh, der ist aber... Und auch kein Eis drin, ja? Ja. Ist mir, glaube ich, ich merke, stelle fest, es ist mir lieber ohne Eis. Ohne Eis ist dir lieber? Ja. Ja, mir ist ja mit Eis lieber. Aber ich wurde deshalb von einer Bedienung im Jazzclub Schlot neulich gerügt, wieder mal. Ach, was hat sie gesagt? Ja, was? Mit Eis? Also trinkt man doch keinen Whisky. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen ein deutsches Problem. Ich glaube, es gibt nur eine grundlegende Regel beim Whisky-Genuss und die ist, jeder trinkt ihn, wie er mag. Ja, das ist das eigentliche, der eigentliche Fauxpas. Das finde ich auch. Das ist, glaube ich, das erste Zeichen von fortgeschrittener Whisky-Unkenntnis, ist zu sagen, so darfst du ihn nicht trinken. Richtig. Ja. Du warst weg, gingst lange von uns, aber du hast es so getimt, dass es genau in die Winterpause fiel. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Das hat einiges an Organisationen war nötig, aber ich habe es geschafft. Ja. Falls jemand so ein Kleinkindschreien im Hintergrund auffällt, das ist meine Tochter, die gerade ihre... Antibiotika, Nasentropfen und Inhalierungsmaßnahmen über sich ergehen lässt. Ja. Ja. So, jetzt du wieder. Du warst unterwegs mit deinem Theaterstück Unbehandelt. Du bist Co-Autor und auch Co-Hauptdarsteller, oder? Ja, das muss man wohl sagen, ja. Ja, genau. Und wo wart ihr überall? Oh, es war eine schöne Tour. Sie war kurz, aber intensiv. So ein nördliches Ruhrgebiet, also Städte wie Marl, Gladbeck, aber auch so kurze Abstecher sternförmig von dort ausgehend nach Lehrte, Buchholz, Wolfenbüttel, aber dann auch Süddeutschland, Neckarsulm. Ja, es gab Langenstreit, heißt es Neckarsulm, heißt es Neckarsulm. Ich wusste natürlich, es ist Neckarsulm. Titisee, Neustadt, ja. Im schönen Hochschwarzwald war ich jetzt am Donnerstagabend noch. Das war die letzte Station. Morgen geht es noch einmal nach Attendorn. Also auf Deutsch gesagt, Städte, die eher von durch Geiseldramen und einzelne Gewaltverbrechen bekannt sind. Ja, das stimmt. Aber alles Städte, die, man glaubt das nicht. Man liest dann so eine Tourliste, heute Abend spielen wir im, Reichenbach-Gymnasium, Ennepetal. Und du denkst, Gott, was kann das werden? Und dann steht da eine Aula, die meisten Stadttheater verdammt alt aussehen lassen würde. Die haben zwei Ränge, die haben 680... Nee, das war in Dorsten, ja. In Dorsten, ja, ist jetzt auch nicht wirklich bekannt. Ja, als Weltstadt ist 680 Plätze. Ja. Wow. Und Beleuchtung und alles und Technik und ja. Ja, das ist halt, und wenn man Zuschauer, ne? Ja, aber das ist halt, wenn man quasi in der kleineren Stadt, ich sag nicht Provinz, wenn man hat seine alle Kräfte, die irgendwie am kreativen Prozessen mitwirken, wenn man die halt einfach so bündeln kann, ne? Naja, das ist ja dieser. Weil es ist ja nicht so, dass hier noch 13 andere Theaterstücke am selben Abend aufgeführt werden. Vor allen Dingen, das war sogar, glaube ich, ein Montagabend. Ja? Versuch mal hier in Berlin an einem Montagabend, wenn du nicht Lars Eininger bist und die Schaubühne zu füllen hast, ein Theater vollzukriegen. Ich glaube, da tun sich einige schwer mit. Ja? Glaube ich. Gut. Lars Eininger nicht, glaube ich. Lars Eininger eben nicht. Lars Eininger, glaube ich, kann, wenn er jetzt sagt, er spielt 2019, spielt er am Montag, wie nennt man denn das Ding? Du suchst ein Theaterstück? Nee, eben nicht. Wenn Lars Eininger sagt, er spielt am 17. Februar 2021 und nehmen wir an, es wäre ein Montag, spielte er, sagen wir mal, Luftgitarre in der Volksbühne. Dann, ich glaube, morgen wäre es ausverkauft. Ich würde mir auch eine Karte kaufen. Ja, auch ist auch gut, Lars Luftgitarre. Ich sehe gerade, du hast Beats-Kopfhörer auf. Ich musste ja leider auf Tournee feststellen, dass mir nach 20 Minuten die Ohren anfangen zu jucken. Jetzt weiß ich nicht, das sind die von meiner Frau. Hat meine Frau irgendwelche seltsamen Bakterien am Ohr? Oder bin ich allergisch gegen Beats? Also meine Beats... wie ist das bei dir? Bei mir beatsen die auch ziemlich aufs Ohr. Aber nicht wegen, also nicht im Sinne von Juckreiz, sondern diese Konstruktion ist wahnsinnig eng. Also das drückt mir so auf die Ohren, dass ich sie nach einem Gebrüder Grimm-Song abnehmen muss. Weil ich höre nur meine eigene Band. Gebrüder Grimm ist meine Band. Ja. Wir machen ein Album. Wusstest du das? Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, irgendwie schon. Irgendwie machen wir es auch schon seit 2 Jahren. Ja. Rüdiger Rudolf ist wieder da. Die RAF ist wieder da. Alle sind wieder da. Alle sind wieder da. Ja, alle sind wieder da. Beste Anekdote? Gibt es eine tolle Anekdote, die du uns mitgebracht hast? Meiner Tochter hat sehr gefallen, als ich ihr auf WhatsApp ein Foto geschickt habe, wie wir den Tourbus anschieben mussten. Ja? Ja, weil die Batterie alle war. Das wäre eine Anekdote. Nein, muss nicht. Ist keine Anekdote, ne? Das, ja, ich, vielleicht fällt mir noch was ein im Laufe. Fußballer, du hast per WhatsApp berichtet, du hättest im Zug Bayern-Fans. Stimmt, Rückfahrt. Encountered. Mehrere Gruppen. Ja, und die auch einander gegenseitig wahrgenommen haben und ganz zufrieden gesagt haben, ja, das sind noch mehr Bayern. Hm. Das habe ich jetzt nicht so gut gesagt, ne? Aber sie waren sehr glücklich auch einander. Achso, ich dachte, sie haben dich wahrgenommen und gesagt, wir sind noch mehr Bayern. Achso, nee, ich habe mich noch nicht. Du Chamäleon, du. Ich meine, noch. Nee. Und die waren auf dem Weg nach Hamburg. Die waren auf dem Weg nach Hamburg. Ja, genau. Ob es sich gelohnt hat, reden wir jetzt gleich drüber. Ja, ich weiß nicht. Hat es sich gelohnt? Naja, ich sag mal, sie haben ihren Soll erfüllt. Ja, also. Boateng ist aber verletzt. Vielleicht hätten sie lieber verloren und Boateng wäre noch gesund. Ich wäre gar nicht hingefahren unter den Umständen. Ne? Nee, ne? Also es hat sich nicht gelohnt, finde ich. Mhm. Die Punkte ist geschissen. Ja. Ich glaube auch, dass es jetzt nichts wird mit der Champions League. Das war's. Das war die Verletzung, die hätte nicht... Die hätte nicht mehr passieren dürfen. Die ist wirklich zu ersetzen, nicht? Ja. Nee, da geht... Also, das ist dann auch für die Moral einfach zu schädlich, finde ich. Mal gucken, ob jetzt Robben stabil bleibt und Ribéry bald wiederkommt. Das wird wichtig sein. Ich denke mal, wenn die beiden unsere alte Flügelzange, die alte Flügelzange von Bayern wieder so in Schuss gebracht werden kann, dann boostet es die Moral. Andernfalls, glaube ich, weiß nicht, dann... ist das letzte halbe Jahr Pep auch für die Cuts, dann gewinnt man vielleicht mal so alibimäßig noch einen DFB-Pokal. Ich glaube auch, dass mit der Meisterschaft knapp werden könnte. Dortmund war ja durchaus sehr beseelt gestern Abend und Bayern ist ja wieder sehr lax aus der Winterpause gekommen, wie jedes Jahr. Und wenn das ein Indiz ist, dann muss man sagen, die letzten beiden Rückrunden sind nämlich auch so verlaufen, hat Bayern etliche Punkte noch liegen gelassen, Champions League nicht so gut gespielt. Also da wäre noch Luft drin. Für Spannung und für andere Mannschaften. Ja. Allerdings nicht für alle Mannschaften. Ne? Mein Freund, unser Freund Thilo hat mir neulich gesagt, er hat da so eine These und er möchte das irgendwie auch noch statistisch unterlegen und dann noch weiter daran arbeiten. Und Thilo ist Mathematiker, wie wir wissen. Thilo ist Mathematiker, genau. Und zwar, dass viele Mannschaften, die vielleicht auch offensichtliche Fehler gemacht haben, die Traditionsmannschaften, die mal wirklich sehr gut waren oder Meisterschaften gewonnen haben, Stuttgart, na, Hamburg lassen wir mal, aber Bremen, dass die, obwohl Fehler gemacht wurden, sind verschuldet etc., dass die auch ohne diese Fehler und vielleicht schlechten Personalentscheidungen genauso in der Bredouille werden, weil es dieser Bundesliga-Darwinismus, der sich hat mit Geld und Champions League und quasi dieses Perpetuum mobile, dass du, wenn du immer wieder in die Champions League kommst, kriegst du immer wieder Geld, aber wenn du nicht reinkommst, irgendwann fällst du völlig raus aus diesem Verwertungskreislauf und kommst da auch nicht mehr rein. Ja. Das meinte er, das könnte er vielleicht statistisch belegen und das fände er ganz fatal auch für seinen Verein Bremen und dadurch verliert er auch so ein bisschen das Interesse, weil er weiß, es schiebt sich nichts, also es tut sich nichts. Er meinte, es ist noch nicht mal irgendwie, dass jetzt er nicht damit leben könnte, wenn Bremen da jetzt weiter drunten steht, aber er meint so, das ist so statisch und es ist bei vielen Vereinen statisch und da wäre keine Permeabilität mehr an die Spitze und er würde mal gucken, ob er macht es auch überhaupt nicht Bayern oder Dortmund oder so zum Vorwurf, aber er würde mal gucken, ob das statistisch irgendwie untermauerbar ist. Und ich habe gesagt, das liegt natürlich daran, dass wir uns in so einem, in einer Entwicklung befinden. England ist vielleicht so das Vorbild, es werden mehr TV-Gelder, es werden mehr Gehälter, es wird alles ein bisschen noch voluminöser werden. In England haben wir aber wieder die Situation, auch dadurch, dass es offen ist, dass sich da irgendwie Scheichs und wer weiß der Geier oder auch der Großbäcker einkaufen kann, dass es jetzt wieder viele Mannschaften gibt, die um so einen Titel spielen und dass im Endeffekt da schon so viel Scheiß Geld verdient wird, dass es fast schon egal ist, wirklich egal ist, ob du bei Leicester spielst oder bei Chelsea oder so als Spieler. Also es ist gar nicht mehr so entscheidend fürs Geld, bei wem du spielst. Du verdienst wirklich überall fantastisch gut, so dass du es gar nicht mehr ausgeben kannst dein Leben lang. Und ich glaube, wenn wir uns auf der Reise dahin befinden, in Deutschland, in der Bundesliga, es ist ja noch lange nicht so. Und ich finde auch, wir schlagen uns da ganz gut, was so Wettbewerbsgedanken und Financial Fairplay irgendwie betrifft. Aber sollte das der Weg sein, den wir langfristig einschlagen, dann, bis wir da dann sind, wo die Premier League jetzt ist, dann glaube ich auch, dass uns so ein paar drögere Jahre bevorstehen, vielleicht 10 oder so. Ja. Shouts out zu Thilo, das wollte ich nur mal so wiedergeben und in die Runde werfen. 10 dröge Jahre. 10 dröge Jahre. Ist nicht auch ein Lied von, Über 10 dröge Jahre musst du spielen. Ja, zum Glück gibt es dann den Brennercast dann wenigstens. 10 Jahre lang. Ja. 10 Jahre. Wobei ich mir überlegt habe, ob wir den Brennercast vielleicht... jetzt kommt. Na, wir müssen... Ach, wir wären auch so ein guter Entertainment-Podcast. Wir könnten über Making a Murderer berichten oder über Serial, was du jetzt gehört hast. Ja, also mein Tournee-Kollege, der Max, ja, hallo Max, mein Lieber, der übrigens einer unserer, also der hört uns regelmäßig, will ich nicht erschrecken, aber es gibt regelmäßige. Der hatte mich auf der Tournee irgendwann gescholten, als er eine Folge nachgeholt hat, die er unverzeihlicherweise immer verpasst hat. Er hat gesagt, in der Folge hätten wir ihm zu wenig über Fußball geredet. Also der hängt sehr am Fußball, ja. Und er hat auch zu mir gesagt, er vermisst das Musikalische. Ihm hat das sehr gefallen, dass wir zur Ukulele den Kicker-Spielbericht gesungen haben. Ja, die Ukulele komme ich jetzt nicht ran. Ihr müsst wissen, liebe Hörer, wir sitzen in der Küche. Die Küche ist abgeschlossen und draußen lauern die Kinder. Die ist wirklich abgeschlossen. Ja, wir sitzen hier bei Whisky und Mikrofon. Ja. Du, lass uns vielleicht mal, also jetzt steht es irgendwie 2-1 für Bremen immer noch. Wir sind ja quasi so live, dass Schalke immer noch gegen Bremen spielt, während wir... Ich hatte 1-1 getippt. Ich habe es dem Bernie schon gesagt, wenn es beim 1-1 geblieben wäre, wäre ich an diesem Spieltag beim Bernie in der Tipprunde Tagessieger. Wir können ja vielleicht mal einfach... Oh, Pizarro. Ja, wir können ja mal dieses Pizarro-Tor singen. Ja. Nach welcher Melodie? Fritz mit einer Willensleistung über die rechte Seite flankt am Ende perfekt auf den zweiten Pfosten zu Pizarro. Der lässt keine Seite groß, schaut so aus und schiebt den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ins Tor, oh, oh, oh, oh, oh, ins Tor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na also. Geht doch auch ohne, lieber Max, geht doch auch ohne Ukulele. Geht doch auch, ja. Geht kommt doch die, auch ohne. Kommt die Ukulele aus der Uckermark? Die Ukulele, ja. Deshalb wird es auch mit CK geschrieben. Ukulele. Ukulele. Rüdiger. Ukulele ist ein Schlaginstrument. Boah, jetzt reicht's. Sag mal, so. breakst du eigentlich was down heute? Ich break jetzt was down für euch. Okay. Ja. Schalke gegen Bremen habe ich hier als Oberstes stehen. Ja, müssen wir noch auslassen. Ja, das werden wir gegen Ende noch downbreaken. Mhm. Deshalb beginne ich mit Frankfurt, ne? Was? Frankfurt wert gegen Wolfsburg spielt? Genau. Fußballgott Meier erteilt Wolfsburg am Abend, am Sonntagabend einen 3-2 Haussegen. Angeblich und tatsächlich irgendwie sehr erwachsene Dortmunder lassen auch beim Rückrundenstart Gladbach keine Chance, 1-3. Leidenschaftliche Stuttgarter tragen leicht an ihrem Großkreuz und gewinnen in Köln 1-3. Hannover gegen Darmstadt oder auch 96 gegen 98 möchte ich zusammenfassen mit: Aufblühende Linien lassen den Schaf und seine Mannen zu Beginn des Engagements schon welk aussehen. 2-1. Hertha und Augsburg leben den Verzicht, propagieren die Torascese, zelebrieren das samstägliche Budenfasten. Wir haben immer noch keinen Popschutz. Okay. Der kommt erst morgen mit der Post. Habe ich zu doll gepoppt das schon wieder? Das ist viel gepoppt. Das sagt meine Frau. Nee, Entschuldigung. That's what she said. Oh. Oh. Tut mir leid, Schatz. Ja, ja, über Schatz beliebig angesprochen. Ja, na gut. Gut, Prost, weiter. Wir können viele Menschen lieben. Hertha und Augsburg, ich sag's nochmal ohne Poppen, leben den Verzicht, propagieren die Torascese, zelebrieren das samstägliche Budenfasten. Kurz gesagt, ohne viel Aufhebens, gerade heraus, ich sag's euch unumwunden. Das Spiel endete 0-0. Das ist toll, lass mich unterbrechen. Es ist schön, dass du Spiele, wo es einfach die torlos enden, was natürlich unbefriedigend ist für Fußballfans, dann noch so ein kurzen verbales Trostpflaster spendierst. Natürlich, irgendjemand muss doch die Massen unterhalten. Ja, genau. Ja. Das ist. Des Brandwehrmannes Hoffenheimer löschen gegen Leverkusen irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall bleibt am Ende ein für beide Seiten gleichermaßen wässriges 1-1. Ingolstadt gegen Mainz. Erst bringt kein Handelfmeter und dann bringt ein Handelfmeter die Entscheidung. 1-0. Bayern erreicht gegen den HSV die Note ausreichend. 1-2. Versetzung ist ungefährdet. Ich war heute jetzt gerade, ich komme quasi fast frisch von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Du machst ja Sachen. Ich habe auch, ich habe ein Selfie gemacht mit dem Kaiser. Das ist ich dachte, gut. Vielleicht ersetzen wir heute Wilhelm unser... oder Franz? Franz. Natürlich. Aber mit Bismarck habe ich einen Bartvergleich gemacht. Brillant. Ja. Ja. Ich dachte, wir ersetzen vielleicht das unser Selfie heute durch meins mit Kaiser, ausnahmsweise. Nein? Okay, gut. Dann machen wir wieder unser Selfie. Nein, es war zwar nur so eine Idee. Na gut. Und vielleicht, ich muss ja auch gleich direkt, ich renne ja gleich los. Ne? Ja, wo gehst du hin? Ich gehe zu den Milchkarten Boys in der Passionskirche. Milchkarton-Jungs. Die Milchkarton-Jungs. Ja. Ja, ich will mal Kids sagen, aber das waren die New Kids on the Block. Also das sind die Milchkarton-Jungs. Es ist eine, so wie deine Freunde, so eine Kinderband? Das, nein. Nein? Nee, die, aber sie sind erwachsene Männer, aber ich glaube, sie sind so ein bisschen milchbärtig. Sie sind so ein bisschen... Sie sind so ein bisschen Hammer. Sie klingen ein bisschen wie Simon Garfunkel, ehrlich gesagt. Milkbeard Boys wäre auch ganz nett. Boy, ja. So, mal bei Madame Tussaud habe ich Manuel Neuer gesehen und der steht da, ist ein großer, breiter Typ. Ne? Ja. Das ist einem so gar nicht die bewusst. Die stehen da eigentlich. Schon alle 1:1, ne? Genau. Und der steht da und macht so einen Auswurf und der sieht gut aus, klar. Und das ist echt ein schöner Anblick, ne? Ja. Und daneben steht... mit völlig zerzaustem Haar, mit einem Blick, wie man ihn, also wie ein Sinistra ein Stockwerk drunter, der Hitler nicht hinkriegt, Oliver Kahn mit so einer King Kong-Geste. Ja. Und also da muss ich sagen, da fand Ludwig, obwohl ich ihm gesagt habe, Hitler, böseste Mensch der Welt, hat so und so viele Milliarden Leute umgebracht. Ich bin da offen mit meinem Sohn. Ja. Muss ich sagen, vor Oliver Kahn hat er sich mehr gefürchtet. Siehst du? Ja. Schön fand ich bei, ich habe bei Rihanna so ein Kussmund-Selfie. Das zeige ich euch vielleicht mal bei Gelegenheit. Aha. Das war was für ein Outfit hatte Rihanna? Ach, das war super. Die hatte so ein Alice im Wunderland perverser Arzt-Doktorspiele-Outfit. Irgendwie so. Oh. Würde ich es mal umschreiben. Auf jeden Fall so Lack, pinke Lackstrapse. Warum gibt es das eigentlich? Hat Madame Tussaud Berlin und Madame Tussaud London, haben die gleiche Rihanna-Variante? Nee, das glaube ich nicht. Jeder hat sein eigenes, meinst du? Ich glaube, wir in Berlin kriegen wir eher so die billigeren Rihannas. So. Ja. Also am Anfang stand irgendwie Beyoncé im... So ein Bienenwachs, sondern nur so ein nachgemachtes Zeug. Das ist irgendwas von Alnatura auf jeden Fall. Da im Foyer stand direkt Beyoncé und da wusste ich nicht, ist es Mandy von... Mandy Caprista, die Ex-Freundin von Mesut Özil und auch mal in der Boyband, deren Name mir entfallen ist. Oder ist es Beyoncé? Moment. Es die war Freundin von Mesut Özil war in einer Boyband. Als Fansmatratze oder was? Girlband natürlich, meine ich, Entschuldigung. Whisky tut mir nicht so gut. Ja, mir auch nicht, offensichtlich. Na, auf jeden Fall, es war wahrscheinlich Beyoncé, nur ist ihr alle Farbe entwichen. Sie war sie war nicht mehr afroamerikanisch. Ja. Mariah Carey will einen Milliardären heiraten, habe ich gelesen. Boykottierst du die Oscars auch? Weil die Oscars? Ich boykottiere sie. Also ich könnte sie boykottieren... Ja, also, nee, was halt, ja, ich schlafe eh meistens ein, ja, es wird ja nachts boykottieren. Also ich habe. Ja, aber ich übernehme dieses, ich unternehme dieses Mal noch. Natürlich schlafe ich auch immer ein, nach einer Viertelstunde schon. Am roten Teppich schlafe ich ein. Du übernimmst keine Anstrengung. Außer, aber ich mach's noch nicht mal. Und Tom Hardy ist auch noch für den Oscar nominiert. Und Für diese Rolle. Oder für Legend. Ach so. Aha. Achtung. Doppelrolle. Das, siehst du, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, Vorsicht. Okay, ach Legend, ach ja, das soll das wirklich sehr gut sein. Da spielt ja diese beiden Gangsterbrüder aus London, ne? Ja. Wobei auch da der Film nicht so toll sein soll. Nee, Revenant, der soll furchtbare Längen Revenant haben. Revenant hat uns ja nun wirklich auch gar nicht überzeugt. Nee, aber da glaube ich, machen wir uns ganz unbeliebt. Also da haben wir, glaube ich... Ich habe im Guardian, hat mir oft auf Tournee, man liest so viel, ein Kollege eine Kritik gegeben aus dem englischen Guardian und die bezeichnete die Frau, die das geschrieben hat, bezeichnete The Revenant als Pain-Porno. Und ich muss sagen, das war sehr schlüssig. Sie zog da noch Analogien zu unserer Gesellschaft. Also es kommt nicht gut bei weg, Revenant. Ist aufgeplustert, der Film. Ja, aufgeplustert und tief schockgefrostet. Ich schaue die bessere Variante an. Ich schaue die 70er-Jahre-Variante gerade davon an. Robert Redford in Jeremiah Johnson. Ein Survival-Western von Sidney Pollack. Das ist bestimmt sehr gut. Ja. Okay, zum Fußball. Fußball. Ja, was habe ich denn noch für Notizen? Was gab es die Woche? Real darf keine Transfers mehr machen? Ja. Ja. Da haben sie aber nochmal, haben sie wie meine Stiefmutter, wenn im Kaufland Sale ist, haben sie nochmal auch nicht zugeschlagen. Ne? Ja, haben sie? Habe ich gelesen. Ja, wen haben sie denn? Keine Ahnung. Wir sind so super Fußball-Experten. Manche Sachen dürfen wir gar nicht ansprechen, weil einfach da nur unsere Unwissenheit plus. Ich bin ja manchmal so gemein und frag dich was. Ja, aber ich war neulich auch beim Radio, weil ich dort die Terry Gilliam-Biografie übersetzt habe und habe dann irgendwie was rumphilosophiert, warum man kontrovers sein konnte in den 70er Jahren bei der BBC, ohne dass jemand gemerkt hat, bla bla bla. Und dann hat mich die Moderatorin, die tolle Silke Super, irgendwas zu mir gesagt, so, ja, Graham Chapman war doch auch schwul. Und ich so, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle. Aber ich habe da andere, also aber nicht, dass ich hier zitiert werden möchte. Achso, ich bin im Radio. Ja, gut. Nee, gut. Ich bin ja nur übersetzt. Gut. Ja. Pass mal auf, mach doch mal Schalke Bremen auf Aktualisieren. Ja, habe ich gerade gemacht. Immer noch. Ja, es sieht so aus. Also, wir machen es nochmal. So langsam müssten wir eigentlich, wo haben wir denn? 10 nach 7. Es müsste doch eigentlich mal langsam zu Ende sein. Ja. Also pass mal auf, ich habe Sky jetzt deabonniert. Ja. Vielleicht abonnieren wir es wieder in so einem Konglomerat, Rüdiger und ich. Andererseits, ne, jetzt werden die Ligarechte neu vergeben demnächst und dann, wird wirklich so ein Modell angestrebt wie in England, dass man es auf mehrere Sender oder Stationen oder Abspürstationen verteilt. Ich hoffe ja immer noch, dass dieses Sky-Monopol fällt. Ja. Und wenn es nur deshalb ist, dass ich nicht dran. Lothar Matthäus als Experte ertragen muss. Das ist ja ein Paradoxon? Nee, da wird der Bock zum. Was? Ja, doch. Das passt, ne? Ja, das passt. Was ist eigentlich ein Oxymoron? Siehst du, das ist wieder eine so eine Frage. Also der Max sagt ja auch, der Max, Anapha. Mein Kollege. Das ist eine Anapha. Also damit will ich nichts zu tun. Also mein Kollege Max hat ja auch gesagt, du sollst kündigen und dann kriegst du eh jeden Tag einen Anruf. Ja, es ist so. Ich krieg ohne Witz seit 2 Wochen jeden Tag einen Anruf. Bis neulich habe ich gesagt, meine Tochter ist schwer krank. Da habe ich jetzt meine Tochter missbraucht, quasi. Also jetzt, dieser Satz darf so nicht stehen. Ich denke mir gar nicht weiter. Dazu benutzt, um nicht mehr angerufen zu werden, weil mir nichts anderes mehr einfiel. Das war fast Terror, muss ich sagen. Hatte sie das schon, war sie da schon krank? Oder? Ja, ja. Okay. Nee, das war schon die Wahrheit. Okay. Bruno Labbadia hat es gut gemacht, finde ich, mit seiner Mannschaft. Die haben eine scheiß Vorbereitung, hatten die. Ja. Und haben wirklich Bayern Paroli gebildet. Nicht, dass es so schwer war wie sonst, aber ich finde, das hat mir gut gefallen. Ja. Und was Stuttgart gemacht hat, mir auch gut gefallen. Ich bin jetzt irgendwie voll wieder auf der Seite der, in Anführungszeichen, Dinos gerade. Es freut mich, wenn die so gut spielen. Allerdings, wer soll absteigen? Weil jetzt hat Hannover, die bescheuertste Mannschaft der Bundesliga, hat den einzigen möglichen Move gemacht, mit der sie sich bei mir in Sympathiegefilde bringen könnte. Sie haben Thomas Schaaf engagiert. Ne? Ja. Wem soll ich denn seinen Abstieg wünschen? Da ist niemand mehr. Niemand soll absteigen. Was hast du eigentlich gesagt? Wir haben doch uns beim letzten Mal gefragt, wer absteigen soll. Oder nicht Darmstadt, soll, also von wir Darmstadt Hoffenheim oder so. Hast du gesagt, ne? Ja. Habe ich Werder an Hoffenheim gesagt? Ich glaube. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich glaube, wir haben uns noch bei Thilo entschuldigt. So, Ich habe auf jeden Fall. Vorauseilen. Und sag mal, und der Schaf hat den Almeida geholt. Ja, genau. Den aus 24. Nee, den aus. Ja, den von Werder, der früher bei Werder war und jetzt irgendwie bei Porto zuletzt oder so. Was ich fantastisch doof fand, also fantastisch und doof gleichzeitig, weil es fantastisch fand ich, weil es so offen liegt, wie so Online-Medien funktionieren heutzutage und doof, weil es einfach doof ist. Hugo Almeida kommt und sofort gibt es bei süddeutsche.de einen Artikel, der Mann mit dem Schnauzer ist zurück, die besten Schnauzer im Fußball und so eine Klickstrecke, ne, weil das macht ja Page-Impressions, ne? Ist ja gut für die Werbetragenden, scheinbar dieses schwachsinnige Businessmodell gibt es immer noch. Und, aber schon bei der Präsentation, wo Almeida sich mit dem Trikot fotografieren ließ, war klar, der Mann hat keinen Schnauzer mehr, weil er einfach seit längerer Zeit ein Vollbart hat. Das war nur eine Phase, ja. Aber nein, dann ist der Mann mit dem Schnauzer halt zurück, weil es halt so passt für die Klickstrecke. Fuck you, Süddeutsche. Schlauer wäre natürlich gewesen, der Mann mit dem Vollbart ist zurück, da hätte man nämlich ungefähr 431 Bundesligaspieler in Serie in die Klickstrecke packen können. Eben. Süddeutsche, du bist dumm. Das meinte ich ja. Doof. Doof, ja. Und du verpasste Chance, ja. Ja, gut. Ja, da war der bei Dings, bei den Lilien, ne? Ich sag so gerne Lilien. Das ist so schön. Das ist eine Mannschaft, die Darmstadt. Es gibt ja auch die Impression von 100-jährigen Kriegen und erfolgreich und. Ich habe eine Mannschaft, die Darmstadt heißt. Darmstadt. Ja. Und die ist die dann, die Lilien, ne? Eine Blume, die ja mit Wohlgeruch gleichgesetzt wird. Ist schon fantastisch. Weil der Darm erlebt ja gerade irgendwie ein positives. Ja, seit dem blöden Buch. Darm mit Charme. Darm mit Charme ist übrigens ein Buch von Thilos. Freundin, nicht von Thilos Freundin, sondern von der besten Freundin oder einer der besseren Freundinnen von Thilos Freundin. Ach. Ja, genau. So kurz sind die Wege. Hier in der Medienstadt Berlin. Hier in der Medienstadt, ja. Sandro Wagner, Man of the Match. Dass ich das noch erleben darf. Aber selber sagt man, man hätte es ihm auch leicht gemacht. Ja, es wäre nicht so schwer gewesen, die beiden Tore. Und er hat gesagt, ein Trainer hat ihn gefragt, Sandro, gefragt, bist du fit? Und er hat gesagt, ja. Der war überhaupt nicht fit. Er meinte, ihm ging es nicht gut. Ich habe gehört, wie er gesagt, ich habe gepumpt wie ein Maikäfer, aber es ging. Das mit dem Maikäfer hat mir gefallen. Ja, das war jetzt gar nicht wohl. Ich habe gehört, er hat gesagt, ich habe gepumpt wie ein Maikäfer, aber die beiden Tore wären auch nicht so schwer gewesen. Gebürtiger Münchner, habe ich heute gelesen. Ja. Hey. Dort, lustig, ich habe mir notiert. Eigentlich glaubst du, dass Eltern einen jungen Sandro nennen, wenn sie eigentlich eine Tochter haben wollten? Ja, vielleicht. Scheinlich. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, irgendwie macht es Sinn, ne? Ja, irgendwie schon. Oh. Ah. I'll never be Maria Magdalena, you're a creature of the night. Max, da singen wir wieder. Max, ja. Max. Wir müssen mal hin machen, weil du musst ja zu den Milkbeard Boys. Ich muss. Ja. Karton, Tetron. Ja. Bevor ich heute gelesen habe, was Thomas Tuchel über Dortmund, über die Leistung seiner Mannschaft gesagt hat in dem Spiel, notierte ich mir Dortmund reif. Reif, ja. Ja, Dortmund reif. Reif, erwachsen. Das Zitat von Thomas Tuchel, das war eine sehr reife und erwachsene Leistung von meiner Mannschaft. Siehst du? Ja. Ich mag Tuchel so gern. Ich finde Tuchel, weißt du, ich finde es so super. Was mich an dieser Zeit, in der wir leben, so im Herzen ist so verletzt, dass die Leute so wenig Etikette haben. Die brüllen halt los mit ihren Beleidigungen und hier und die sperrt er ins KZ und da macht er das und die könnte irgendwie da sollen, da brauchen wir wieder einen Klug-Klug-Clan oder so. Mhm. Das erfinde ich jetzt, aber ja. Boah, es gibt so wenig Manieren und alle lassen sich selbst und ihren Emotionen so freien Lauf. Das ist so ungehörig, das ist so antigesellschaftlich, das ist so asozial. Unkultiviert. Unkultiviert, das ist das richtige Wort. Und der Tuchel tut ganz viel dafür, dass seine Mannschaft außerhalb und auf dem Platz sehr kultiviert auftritt und das gefällt mir wahnsinnig. Das ist so ein wichtiges Zeichen. Und eben nicht wie der andere Irre hier, Mr. Klopp, wieder so einen Jubellauf gemacht hat, den ich so peinlich fand, den aber Gott sei Dank jemand auf Facebook mit der Titelmelodie von Baywatch unterlegt hat. I'll be there. You know? You remember? Ja. Yes. Aber du singst nicht mit, weil du den Text nicht weißt. Ja. Ich weiß auch nur Alben. Nee, ja. Außerdem, wenn ich Pamela Anderson im roten Badeanzug von meinem geistigen Aussehen versagt meine Stimme. Some people. Übrigens, Pamela Anderson habe ich neulich bei einer. Ich habe jetzt das WWE Network. Liebe gesehen. Schön wär's. Ich habe das WWE Network und da gibt es alte WrestleManias und da war sie bei irgendeiner zu Gast. Ja. Pamela Anderson, das war so zu der Zeit Sexvideo mit Tommy Lee. Ja. Ah ja. Und geil. Ich finde Pamela Anderson, damals dachte ich wirklich so, oh Gott, so. Ja, seine Tittenbraut und Tommy Anderson, Tommy Lee und Sexvideo. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie hübsch die eigentlich ist. Ne? Naja. Ich habe auch Baywatch nicht geguckt. Das ist eine hübsche Frau. Ja, wirklich. Ja, voll schön. Haben wir jetzt Endstand endlich. Das müsste doch hier irgendwo stehen, ne? Aber tut's gar nicht. Das ist jetzt Endstand, weil es nicht mehr rot ist. Guck mal. Kurze Einführung: Kicker, das Leben, mein Leben mit kicker.de. Ah, 1:3, alles klar. 1:3 ist ein Ding. Oh. Oh. Hier ist noch gar nicht aktualisiert, ne? Damn. Genau. Hier, rote Zahlen bei kicker.de heißt, das Spiel ist noch nicht beendet. Ja, das wusste ich auch. Ich wusste so, ein bisschen. Aber hast du Lust einmal, ich will mal gucken, wie viele Punkte ich jetzt habe. Komm, lass einmal zum Schluss jetzt hier in deinen. Ja, okay. Oder ist das doof? Das kann man schon mal machen. Na, Podcast, das ist ja das Schöne. The Magic of Podcasten ist das einfach. Magic of Podcast. Es gibt. So, jetzt Gesamtübersicht. Es gibt keine Live-Punkte. Live-Punkte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, there's no limits. So, was haben wir hier? Das ist die 1:3. Live-Punkte. Nee, Tippübersicht brauchen wir. Wieso? Doch, weil da wer da am besten getippt hat. Aber das sehen wir doch hier auch. Ja, sehen wir auch hier. Stimmt, das sehen wir hier auch. Komm, geh mal tiefer. Sehen wir tiefer. Tiefer? Burnstar! Oh, halber Tippsieg. Und ich. Ich hab doch mehr. 14. Ja, du bist Tippsieger. Ich? Und geteilt mit Susu. Du. Also unglaublich, ihr beide. Die Susu und ich, ja. Wir liegen, also. Ja. Wir sind hier nichts verscheinen. Und aber ich auch gut dabei. Du bist auch ein Triumphierrat, ne? Der guten, das kultivierte Triumvirat, würde ich sagen. Boah, hat gewonnen. Jetzt habe ich schon anderthalb. Ist ja toll. Ja. Bin ich jetzt mit Juri gleich auf. Motherfucker. Ja, nicht in der Tabelle. Nee. Nur so in den der Punkt der Gesamtsiegen. Na, ja. Gesamtsiegen. Na gut. So, jetzt. Gibt es noch was Fußball? Stuttgart hat sich auch gut verstärkt, glaube ich. Großkreuz war kein Flop. Nee, also ist kein Flop. Oder war jetzt in dem Spiel kein Flop, ne? Glaube ich nicht, nee. Ja. Und Jogi Löw hat sich auch entschuldigt bei ihm. Ja. Und für ihn ist er auch okay, hat er gesagt. Für ihn ist auch okay. Rotkreuz hat übrigens eine ziemlich hohe Stimme, habe ich festgestellt. Ja? Ja, der hat Der fistelt fast ein bisschen. Ja. Auch zu Unrecht aus der Mode gekommenes Wort fisteln. Fisteln, ja. Wir vergleichen gerade alle Fistenwitze. Okay. Nee, du hast es nicht verkniffen. Du hast nicht Fisten. Ah, du verdammt, hast das L weggelassen. Ja, absichtlich. Eklig. Aber ich kann nicht sagen, du hast mir Schwipschwapp mitgebracht. Du hast alles, du hast was gut bei mir. Gut. Du hast ein Fisten gut bei mir. Roman Neustädter, allgemein als Paradiesvogel bekannt. Ja. Spielt bei Schalke übrigens. Kleidet sich manchmal extravagant, taucht öfter auch auf der Website, Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen, auf. Aber nichts gegen Roman Neustädter, schlauer Mensch. Und dem haben auf Instagram offensichtlich auch die Leute so Sachen geschrieben wie du Homo, bla bla bla, etc. Also, tja, wie halt viele dieser Leute, die so, naja, die so alles rauslassen müssen heutzutage. Ja. Ne? Und er hat geschrieben: I'm tired of all that negative shit. It's 2016. If you are racist or homophobe, get the fuck off my Insta. Das finde ich gut. Auf my Insta? Ja. Instantly auf my Insta. Fehlt dir nur noch so bruv. Das englische bro. Bruv. Ja. Kennst du es? Ja. Das ist super. Schatz, bro, sagen die Engländer oft so, wenn sie so, ghetto-esque sprechen wollen, bruv. Bruv. Ja. Get the fuck off my Insta, bruv. Ich mag ja das englische oi ganz gerne. Oi, ja. Ja. Das politische oder das? Nee, das ist einfach. Aber das ist einfach so. Nee, wenn du jemanden rufst, so ein Kumpel hinterher. Oi! Oh ja, okay. Oi. So wie ich jetzt gerade. Oi. Ja. Was habe ich noch? Spider-Man 2 habe ich auf. Hast du Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 gesehen? Ja. Ich habe den jetzt im Kino gesehen, da fand ich ihn, naja, so mediocre. Und jetzt habe ich nochmal mit meinem Sohn auf Amazon Prime gesehen, auf Deutsch. Ist doch der mit Octo, wie heißt der? Nee, ich meine den mit Elektro, Jamie Foxx als Elektro, diesen Neuauflage. Den habe ich auch gesehen, ja. Der war vielleicht scheiße. Ja. Der war ja durchweg scheiße. Alles, was da ganz okay war, waren so Andrew Garfield und Emma Stone heißt sie. Ja, Emma Stone ist toll. Weil sie halt auf Englisch dann doch so ganz authentisch geflirtet haben oder kam es einem vor, aber auf Deutsch blieb da noch nicht mal mehr davon was übrig. Außerdem hat dann Ludwig immer gesagt, spiel die Liebesszene vor, spiel die Liebesszene weg. Im Kino hat er das gesagt? Nein, auf Amazon Prime. Achso, ah. Ja. So, was habe ich sonst notiert? Heute Abend ist Royal Rumble. Das was ist das? Ach, das ist so das zweitgrößte Wrestling. Groß. Royal Rumble, alles klar, macht Sinn. Ja, was haben wir denn sonst noch? Was soll das heißen? Moderne Torwand. Moderne Torwand. Was heißt das? Madame Tussauds. Moderne Torwand. Aber warum steht hier Big Show? Wir spielen jetzt hier Stille Post. Das ist doch ein Wrestler, Big Show. Big Show. Ach, es gibt so viel, was ich noch sagen wollte. Ja, wir müssen es auch erst so. Ja. Ich meine, es ist auch für uns Rückrundenstart. Ja, genau. Ja. Und wir laden auch bald wieder Gäste ein. Oh ja, also der Max würde sehr gerne kommen. Ja. Der Max hat Respekt davor, aber er ist eigentlich hat er neben mir Stunden im Tourbus gesessen und hat entweder mit dem Spiel Plague die Menschheit vernichtet oder, was man ihm, er ist sonst ein netter Typ, muss man sagen, ja. Oder er hat auf transfermarkt.de und Kicker geschmückert, möchte ich sagen. Ja, der darf kommen und auch mein Vorgesetzter, nee, also der Mann, für den ich manchmal schreibe, Toni Lukic, Redaktionsleiter bei Weiß Sports cool. Online, der kommt auch mal. Sehr schön. Ja, da wird was los sein. Übrigens, eins noch, wo sich die Leute so eklig benehmen oder weil sie sich einfach nur, vielleicht sind die meisten Leute gar nicht so eklig, sondern nur die wenigen, die sich im Netz äußern. Also so viele Dinge, die so passieren heutzutage, wenn man so kulminiert Nachrichten liest und ich glaube, das kulminierte Nachrichtenlesen ist auch ein Gesellschaftsproblem, weil einfach zu viel, wie sagt Roman Neustädter, I'm tired of all this negative shit einfach rüberkommt. Früher fand ich es immer ganz unlogisch, wenn in so James-Bond-Filmen die Bösewichter die Welt vernichten wollten als Begründung dafür, dass die Welt nicht mehr zu retten sei, so von ihrem Ethos und ihrer Moral und so. Will nicht sagen, dass ich das jetzt verstehen kann, aber jetzt komme ich dem langsam auf die Fährte, wo da die Logik dahinter ist. Das ist jetzt mal ein sehr nachdenkliches Schlusswort. Okay. Aus selbstreinigenden Gründen beschließen wir jetzt auch diesen Podcast. Alles klar. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.